妈， 你在干？你不上班了？ 啊？ 你不上班了？ Der Junge hat mir auch nämlich gesagt, weißt du? Er meinte, er sollte lieber eins von dem nehmen.